نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا فيه بارك الله فيكم أن الإنسان إذا كان من الذين يستطيعون أن يلبسوا اللباس الرفيع، ولكن يتواضع ويلبس مثل الناس الآخرين لئلا تنكسر قلوبهم ولئلا يفخر عليهم، فإنه ينال هذا الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يعني أن الإنسان لا يلبس لباسا جيدا، وإنما الله جميل يحب الجمال فيلبس، ولكن ما يترفع على الآخرين وما يجعل نيته في ذلك الشهرة بين الناس. باب استحباب التوسط في اللباس، ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. فالإنسان يقتصد في اللباس وفي الطعام وفي الشراب وفي كل شيء، وإذا كان صاحب مال وأنعم الله سبحانه وتعالى عليه فيظهر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بغير ترفع ولا تفاخر على الخلق. ومن أهم إظهار النعمة التي أنعمها الله سبحانه وتعالى للإنسان هو شكر هذه النعمة بالمال. ولكن الإنسان إذا كان غنيا مثلا فلا يخرج على الناس بلبس الفقراء، فلا يخرج عليهم بلباس حتى يعني يتكبر عليهم. ذاك هذا فيه بارك الله فيكم أمران: أولا ترك الترفع في اللباس تواضعا لله مع القدرة. ليس مثلا إنسان فقير يترك الترفع باللباس، يعني أنت فقير أصلا. وأن يتوسط في اللباس ولا يعني يفعل شيء بحيث يزدريه الناس حتى يري أنه، أو يفعل العكس. وهنا مسألة نفس الشيء بالعكس، فالفقير الذي ما عنده الأصل أنه ما يفعل أنه يذهب ويلبس لباس الأغنياء مثلا يدين ويشتري، نسأل الله العافية والسلام. فهذا بهذا. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Zwei Kapitel, und zwar Verlangen aus Demut auf teure Kleidung zu verzichten. Nicht Demut hier, sondern aus Bescheidenheit. Verlangen aus Bescheidenheit auf teure Kleidung zu verzichten. Mu'adh ibn Anas radhiyallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wer aus Bescheidenheit Allah gegenüber keine anständige Kleidung trägt, keine teuren jetzt, obwohl er die Mittel dazu hätte, dem wird Allah am Tage des Gerichtes, der letzte Tag, vor allen Menschen rufen, und er wird unter den schönsten Gewändern des Glaubens zu wählen dürfen. Das ist bei At-Tirmidhi. Und Kapitel 5, verlangen dezente Kleidung zu tragen und dass man nicht grundlos oder aus religiöser Absicht schäbige Kleidung tragen soll. Amr ibn Shu'aib berichtete, dass sein Vater ihm von seinem Großvater berichtete, dass der Gesandte Allah sagte, Allah liebt es, die Wirkung seiner Gaben an seinem Diener zu sehen. Die Wirkung seiner Gaben oder die Spuren der Gaben Allah subhanahu wa ta'ala bei Diener zu sehen. Das ist auch bei At-Tirmidhi, beide barakallahu fiik. Und zwar Muaz ibn Anas. Das ist die erste Überlieferung. Erzählte barakallahu fiikum, wer immer aus Bescheidenheit Allah gegenüber keine teuren Kleidung trägt. Das wird Bescheidenheit. Barakallahu fikum, Bescheidenheit heißt, dass man etwas hat, das man hat, aber trotzdem, dass man hat, trotzdem aber, dass man nicht, dass man sich nicht zeigt vor den Leuten, dass man sich vor den Leuten nicht zeigt. Und da macht man aus Bescheidenheit, dass man nicht so teure Bekleidung trägt, dass man keine teure Kleidung trägt. Warum Barakallahu fikum? Weil man eventuell, man will sich zeigen vor den Leuten und dann wird man arrogant. Aber die Person hat das Mittel, die Mittel dafür, hat Gabe von Allah, hat Geld, hat Vermögen. Aber trotzdem, diese Person macht das nicht. Warum? Weil diese Person bescheiden bleibt, aus Demut vor Allah subhanahu wa ta'ala. Was passiert mit dieser Person? Du hast Vermögen, man hat Vermögen. Vermögen. Man kann sich leisten. Das Teuerste zu kaufen. Aber man will sich nicht zeigen. Man will bescheiden bleiben. Natürlich heute, wenn du das machst, dann sagen die Leute, ach, der hat viel Vermögen und schau mal, wie er sich anzieht. Ja, du sollst heute sozusagen Marken haben. Damit Prestige sagen. Aber in unserem Leben ganz anders. Du kannst dich anziehen, anständig. Nur, brauchst nicht mehr zu machen. Aber es gibt Leute, die Vermögen haben, alles haben, aber weil man demutig ist, weil man sozusagen bescheiden ist, da zieht man sich normal. Das heißt nicht aber, dass man auch sich absichtlich so etwas anzieht, dass man sich zeigt arm. Nein. Was passiert mit dieser Person? Am letzten Tag wird ihm die Wahl gegeben oder gestellt. Du kannst von den Gewändern des Paradieses wählen, wie du willst, als Belohnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dies ist ein Beleg, dass eine Person nicht durch seine Bekleidung oder durch seine Art, wie er sich kleidet, zu bestimmen ist, sondern die Person ist sozusagen durch sein Acht durch sein Verhalten, durch seine Religiosität so sage ich jetzt Barakallahu fikum, auszuwerten. Die zweite, das wird Hadith 803 bei mir und bei euch 799. Zwar Barakallahu fikum, das ist Hadith von Amr ibn Shu'aib ibn von Abdullah ibn Amr alayhima, sagte, Allah liebt, Allah mag, dass die Wirkung der Gaben, Spuren der Gaben zu sehen sind bei seinem Diener. Das wird angenommen, du hast Vermögen. Und du kannst dir leisten, dass du zum Beispiel normale Bekleidung kaufst. Aber was macht eine Person, sagt, ja, wenn ich kaufe, dann werden die Leute mich anschauen und die werden sagen, der hat viel Geld. Deshalb, was macht man? Da zieht man sich so wie arme Leute an. Umgekehrt auch. Umgekehrt ist das anders. Eine arme Person, der will sich nur vor den Leuten zeigen, deshalb kauft er sich teurer. Genau diese Heuchlerei, die wir in der Zeit, in unserer Zeit sehen. Du sollst dich so anziehen, dass du dich zeigst. Weil wenn du das nicht machst, dann denken die Leute, ach, schau mal, was diese Person ist. Deshalb aufpassen, Barakallahu fikum, sag Allah, wenn Allah dir eine Gabe gegeben hat, dann zeigst du die Wirkung dieser Gabe, indem du dankbar bist für Allah. Allah dir hat Vermögen gegeben, Allah hat dir Vermögen gegeben, deine Dankbarkeit und deine Spuren dieser Gabe zeigst du, indem du für Allah spendest, indem du was Gutes mit diesem Vermögen machst. Und bezüglich Bekleidung, indem du dich normal anziehst, anständig anziehst und nicht übertreibst und nicht untertreibst. Übertreiben, indem man so teuer alles kauft. Es gibt Leute, die kaufen Schuhe für 7.000, 8.000 Euro. Und ich weiß nicht, das ist übertrieben. Und andere, der kann sich leisten, auch Schuhe für 100.000 zu kaufen. Aber der kauft etwas für 5 Euro oder 3 Euro. Das ist falsch und das ist falsch. Einmal zeigst du die Gabe Allah subhanahu wa ta'ala und einmal bist du dankbar, indem du auch nicht arrogant wirst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren und von uns annehmen. Babu Tahrimi Libas al-Harir ala al-Rijal وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. تحريم لباس الحرير طبعا للرجال. انتبه، والجلوس عليه والاستناد إليه، أما بالنسبة للنساء فجائز. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه كذلك عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه ذلك، البخاري ومسلم. عمر لا خلاق من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. خلاق أي نصيب، نصيب. وعن أنس رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. هو نفسه. وعن علي رضوان الله عليه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا فجعله في شماله، ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي. أبو داود. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم، وأحل لإناثهم. وعن حذيفة إذا هنا حديث أبي موسى، أبو موسى الأشعري. الترمذي. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. طيب هنا وأن نجلس عليه إما على الديباج أو الحرير. قال المؤلف إذن الشرب، النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، والنهي عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه. الحديث عند البخاري، وهو حديث حذيفة رضي الله عنه. طيب إذا بارك الله فيكم، أتى المؤلف بهذه الأمور حتى يعني يأتينا بكلام واضح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا وذهبا وقال حرام على رجال أمتي، حل لإناثها، حل لإناثها. طبعا الحديث قسم من حديث حذيفة أصلا وهو في الصحيحين. طب ماذا هذا كله من الحرير الطبيعي، أما الحرير الصناعي فجائز أصلا، ولكن قد يكون فيه ميوعة للرجل فيتركه الرجل، لأن الأمر يعني عظيم، فذاك ينتبه الإنسان لهذا. أما اسمع، إذا كان الإنسان فيه حكة يعني فيه مرض جلدي ولا يستطيع أن يلبس الأمور الأخرى، فلا بأس أن يلبس، لحديث أنس رضوان الله عليه والحديث عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة كانت بهما. وهنا بارك الله فيكم، هذه مسألة عظيمة. فلذلك إذا كان الثوب مثلا أيضا مختلطا فلا بأس أن يلبس، إذا كان الحرير 4 أصابع فأقل، يعني عرضه 4 أصابع فأقل في الثوب لا بأس أن يلبسه. وهنا بارك الله فيكم، الأصل في الحرير أنه لا يجوز للرجال إلا إذا كان لحاجة كالحكة. 2، إذا كان 4 أصابع فأقل، إذا كان مختلطا، والأكثر كان يعني مو الحرير الصافي. ولا بأس في الحرب، قال أهل العلم أنه يفعل ذلك، أنه يفعل ذلك والله تعالى. أما الأصل أنه ما يلبس الحرير ولا الذهب لأنه حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. رقم الباب، بارك الله فيكم، كابيتل الهندة 22، كابيتل 123 لحديث باي 108 108 بس حديث 814 باي اويش 804 بس 810. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الحديث دي زند هي über ein Thema, und zwar Verbot für Männer, Seide zu tragen und darauf zu sitzen oder sich zu legen, und Erlaubnis für Frauen, Seide zu tragen. Und zwar Hadith 808 bei mir, bei euch 804. Umar, Ridwanullah alayhi, erzählte. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagt: Trag keine Seide, denn wer sie Seide in dieser Welt trägt, wird sie nicht im Jenseits tragen. Das war Al-Bukhari und Muslim. Klar, Seide, echte Seide, dürfen Männer nicht tragen. Dann kommt der nächste Überlieferung. Und zwar, Umar radhiyallahu anhu auch berichtete vom Propheten, er sagte: Gewiss hat derjenige, der Seide trägt, keinen Anteil am Paradies. Er hat keinen Anteil vom Paradies. Keinen Anteil. Das heißt, das ist verboten, Seide zu tragen, als Mann natürlich. Als Mann ist verboten. Anas radhiyallahu anhu überliefert, der Gesandte Allah sagte: Wer im Diesseits Seide trägt, trägt sie nicht im Jenseits. Das ist von Männern. Warum? Weil das verboten ist. Und es gibt natürlich eine Regel bei uns: wer Verbot macht im Dunya, kann bestraft werden, indem man im Jenseits das nicht bekommt. Ali radhiyallahu anhu berichtete, dass er den Gesandten Allah sah, als er sallallahu alaihi wasallam ein Stück Seide in seine rechte Hand nahm und ein Stück Gold in seine linke und sagte: Diese zwei Dinge sind für die Männer meiner Gemeinde Umma verboten. Das ist bei Abu Dawud. Und Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu überlieferte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Tragen von Seide und Gold ist den Männern meiner Gemeinde Umma verboten, doch es ist den Frauen erlaubt. Hudhayfa radhiyallahu anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali klar, das ist Anas, Hadith Anas ist klar wie Hadith Umar. Er trägt, wird das am letzten Tag nicht tragen. 811, das ist von Ali radhiyallahu anhu. Mit Gold und Seide. Und dann 812, Barakallahu fikum, das ist von Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa sagte: Das Tragen von Seide und Gold ist den Männern meiner Gemeinde verboten, doch die Frauen. Männer ja, Frauen nicht. Hudhayfa berichtete, dass der Prophet verboten hat, dass wir aus Gefäßen trinken oder essen, die aus Gold oder Silber gemacht sind, und Kleidung aus Seide oder Seidenbrokat tragen oder darauf sitzen. Das ist bei Al-Bukhari auch. Hudhayfa. Diese Hadithe, Barakallahu fikum, die sind alle, ich meine, die sind klar, und zwar Seide. Seide für Männer verboten. Ist verboten. Für Frauen erlaubt. Frauen erlaubt. Jetzt kommt eine Sache und sagen einige: Ja, aber im Koran steht das nicht. Ja, aber das steht in der Sunna. Der Prophet ﷺ hat das verboten. Und was der Prophet ﷺ sagt und verbietet, ist genau, was Allah ﷻ verboten hat. Hör aufpassen in diesem Sunna. Ja, aber welche Seide wird hier gemeint? Seide, die echt ist. Seide und Brokat, die echt sind. Aber zum Beispiel, wenn die Seide nicht echt ist, dann ist das nicht der Fall. Aber Gold und Seide sind für diese Umma, für die Männer verboten. Wer Seide trägt, wer mit Gold, in Goldgefäßen und so trinkt, dann wird er am letzten Tag das nicht machen. aufpassen, das ist eine Strafe eigentlich, dass man das nicht bekommt. Und wenn der Prophet sallam deutlich und klar gesagt hat, Verbot, dann ist das verboten. Aber ist dieses Verbot so, oder gibt es, da darf man auch nicht drauf sitzen, ist es so, aber, oder gibt es Ausnahmen? Es gibt Ausnahmen. Und zwar, barakallahu fikum, kommen wir zum nächsten Hadith, und zwar 814, und bei euch 800, und zwar Kapitel, das ist 123 bei mir, und in eurem Buch, das ist Kapitel 6b. Zwar, barakallahu fikum, Anas radiallahu alayhi berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alayhi wa sallam, Az-Zubair und Abdurrahman ibn Auf erlaubte, Seide zu tragen, weil sie unter Juckreiz litten. Aha, das ist die erste Ausnahme. Juckreiz. Das bedeutet, es gibt einige Leute, die können kein Cotton tragen, die können kein Wolle tragen. Weil das macht man Juckreiz. Deshalb ist es kein Problem für diese Leute, Seide zu tragen. Erstens, bei Juckreiz. Und das bei Bukhari Muslim klar. Zweitens, wenn die Seide weniger, pass auf, weniger als vier Finger breit ist. Vier Finger breite, wie Finger, so, angenommen, etwas Seide, Streife von vier Finger, kein Problem. Drittens, wenn das Kleid gemischt ist und Seideanteil wenig ist. Zum Beispiel, du hast etwas Wolle und Seide. Du hast zum Beispiel 80% Wolle oder Cotton und etwas Polyester und Seide. Kein Problem. Viertens, im Kriegfall, sagen die Gelehrten, indem man den Kuffar zeigt, so mit Seide, dass wir stark sind und dass wir schön aussehen und so weiter. Das sind die vier Ausnahmen für Seide tragen. Natürlich, es gibt noch fünfte, wenn du nichts findest, um dein Aura zu bedecken. Überleg dir jetzt, du findest nicht. Zum Beispiel, du hast Bekleidung, jemand klaut dir deine Kleidung. Hey. Da findest du nur Seide. Dann kannst du das haben. Das ist alles für Männer. Für Frauen kein Problem. Für Frauen kein Problem. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Sag mal, ja, warum kein Seide? Warum? Es gibt noch sechsten, werde ich sagen. Ausnahme. Seide ist industriell. Durch Industrie sozusagen nicht echt. Ist diese nicht echte Seide, dass man Industrie gemacht hat. Wo ich sagen würde, man muss hier aufpassen. Warum, barakallahu fikum? Da haben die Gelehrten gesagt, man trägt keine Seide, weil Seide für Frauen ist. Und wenn ein Mann Seide trägt, der sieht so nicht so männlich. Natürlich, wir reden jetzt über Muslime. Ja, eine ganz andere Sache. Ja, nur der Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahrt. So, barakallahu fikum, man sollte aufpassen in diesem Zusammenhang und kein Seide tragen und auch nicht benutzen, um drauf zu sitzen oder sich zu lehnen. Das bedeutet, das ist ein Fall, wo wir sagen, nicht. Bab an-Nahy an iftirash julud an-numur wa ar-rukub 'alayha. لا تركب الخز ولا النمار. الخز هو حرير. ولا النمار، النمار يعني الجلد، جلد النمر. وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أو المليح عفوا، عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، نهى عن جلود السباع. وفي رواية الترمذي أن تفترش، أن تفترش. النمار جمع نمر، وهو حيوان معروف، فلا يجوز للإنسان أن يلبس فروة من جلود النمار، وكذلك لا يجوز للإنسان أن يلبس فروة من جلود السباع، ما يلبسها، كما يدل عليه الحديث الآخر، لأن جلودها نجسة، كل السباع، وأخبثها الكلب. وكذلك الحيوانات الأخرى. أما جلود الضأن ومثلا الأمور الأخرى التي تؤكل، البقر وكذا، فلا بأس. طبعا هنا فيها أيضا خلاف بين أهل العلم، لأنه قال هو جلود، قال جلود يعني ما تدبغ، أما إذا كانت مدبوغة فقد طهرت، فقد طهرت. فالمسألة في خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. ولكن الأسلم من الإنسان ما يجلس عليها ولا يلبسها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Dann kommt der Fünfzehn bei mir. Und zwar, Muawiyah radhiallahu alayhi erzählte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, reitet nicht auf Sätteln, die aus Seide hergestellt sind oder aus Tiger bzw. Leopardenfell. Das Hadith ist bei Abu Dawud. Und Abu Malih berichtete, dass sein Vater ihm sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam Raubtierfälle verboten hat. Bei At-Tirmidhi, das Sitzen auf Raubtierfällen ist verboten. Das heißt, Barakallahu fikum, Fell von Raubtieren. Ja, mit Raubtieren meinen wir Tiere, die uns nicht erlaubt sind auch. Das wird wie zum Beispiel Löwe, wie Tiger, wie Hund, wie alles, was wir nicht essen dürfen. Das Fleisch ist uns verboten. Da sollte man nicht benutzen, um anzuziehen oder dass man darauf sitzt. Was ist der Sinn hier? Manche Gelehrte, die sagen ja, weil das unrein ist. Aber wenn man sagt unrein, dann gibt es andere Hadithe, die sagen, das ist rein, wenn das gegerbt wird. Deshalb man könnte sagen, wenn die nicht gegerbt sind, dann darf man nicht. Aber wenn sie gegerbt sind, dann dürfte man theoretisch. Wenn der Sinn oder der Grund dafür die Unreinheit ist. Aber Allahu alam, der Grund dafür ist nicht nur die Unreinheit, sondern es gibt andere auch Gründe. Aber wenn der Prophet Sallam gesagt hat, mach das nicht, mach man nicht. Da hört diese Leute, die holen sich ein Fell von Tiger oder von Bär und die tun das und die sitzen drauf und sonst. Man sollte das nicht machen. Außer ist, dass man die Ansicht ist, das geht hier um Unreinheit. Aber wenn Abbas Abdullah Ali überlieferte und sagte, dass der Prophet sagte, Ayyuma ihaben, dubira faqad tahura. Das wird jedes Fell, Hauttier, von einem Tier, wenn das gegerbt wird, dann ist das rein geworden. Dann ist das rein geworden. Aber lieber, dass man mindestens, barakallahu fikum, dass dies unerwünscht ist. Wallahu ta'ala a'lam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen.